Ich singeliert für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaub, ich steh auf dich. Ich singeliert für dich und kann die Sterne sehen. Ich hab mich verknallt in dich. Ich hab ein Engel gesehen, über die Straßen gehen. Es hat so lieb gelacht, in einer Samstagnacht hat ja zu mir gesagt. Und ich hab mich gefragt, was so ein Engel wo ich mag. In die leuchtenden Augen muss man reinschauen, weil ein Engel in der Nacht so viel lieber lacht. Bei der Hand hat's mich geschnappt und ich hab's ertappt, weil's kein Flügel hat, das klappt. Ich sing ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaub, ich steh auf dich. Ich sing ein Lied für dich und kann die Sterne sehen. Ich hab mich verknallt in dich. Nach dem ersten Hallo hast mich gehabt sowieso. Ein Engel und ein Teufel, das ist einmal so. Hast mir ein Busserl gegeben, ich hab mich nie mehr länger gefragt, was so ein Engel wo ich mag. Hand in Hand sagt sie mir, dann die Himmelstier. Jetzt war mir klar, dass das kein Engel war. Hätt ich gewusst, was passiert, wär ich nicht so verwirrt, wenn so ein Engel ohne Flügel fliegt. Ich sing ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaub, ich steh auf dich. Ich sing ein Lied für dich und kann die Sterne sehen. Ich hab mich verknallt in dich. Mit mir tanzen gehen, ich glaub, ich steh auf dich. Ich sing ein Lied für dich und kann die Sterne sehen. Ich hab mich verknallt in dich. Ich sing ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen, ich glaub, ich steh auf dich. Ich sing ein Lied für dich und kann die Sterne sehen. Ich hab mich verknallt.